Und da Gudam, ach Beethoven, nur Bessie Trottel, fühlt sich da wohl. Die ganzen Fahnen sind so geil, es war bei Goebbels auch so heil. Nach 750 Jahren ist genug mit Lügenskandalen und Betrug. Nach 750 Jahren ist es aus. Schmeißt endlich die Scheiß-Bessies raus. Kreuzberg muss jetzt sauber werden. Das kann man Touris noch beschweren. Arbeitslose Fixer und Versager so lange ins Arbeitslager. Buh, wir sind die Anti-Berliner. Morgen machen wir den Kudamm nieder. Freut euch drauf, bald ist vorbei. Morgen gibt's ne geile Schlägerei.